Die Eigenstrahlung. Wir haben erkannt, dass jede und alle Materie aus Raumempfinden des Alls besteht. Raumempfinden des Alls ist die Ursache der Atombildung. Das Atom selbst ist, je nach seiner Art, ein kleines Spannungsfeld besonderer Auswirkung, ein kleiner Empfindungsstrudel, ein Empfindungsfeld mit einer gewissen Eigenempfindung. Aber diese Eigenempfindung wird beeindruckt von der Umgebung. Da nun das Atom ein Spannungsfeld ist, liegt nahe, dass der Körper selbst in seinen Zellen, Organen und Organzonen einen Spannungskomplex, eine große Anzahl kleiner Spannungsfelder darstellt und dass also, wie jedes Atom seine Strahlung hat, auch der Körper eine Gesamtstrahlung aufweisen muss, die nicht nur den ganzen Körper durchstrahlt, sondern auch den ganzen Körper umstrahlt. Genauso wie die Erde also ihre magnetische Atmosphäre oder Aura hat, genauso hat sie der Mensch auch. Innerhalb dieses Strahlungskomplexes, deren Verdichtung wir Körper heißen, gibt es natürlich kleinere oder größere Bereiche, die als Auswirkung der besonderen Materie oder der besonderen Häufung besonderer Atome eine besondere Strahlung aufweisen. So ist also die Strahlung der Zellen in den verschiedensten Organen und Körperzonen verschieden, weil das Überwiegen bestimmter Atome das bedingt. Auch strahlen die Knochen anders als wie zum Beispiel die Muskelzellen und bei Bewegung treten auch momentan besondere und stärkere Strahlungen dort auf, wo wir die Elektronen auflagern, also höhere Spannung hervorrufen. Genauso wie nun der Mensch ein eigenes Strahlungsfeld hat, genauso hat das natürlich jedes Lebewesen. Lebewesen aber ist ein jeder Körper, der irgendwie ein Eigenleben besitzt. Also ist auch zum Beispiel der Kristall schon ein Lebewesen, denn dass Kristalle wachsen und sterben können, ist nachgewiesen. Das eigene Spannungsfeld der Lebewesen wird so viel stärker und so viel mehr individuell sein, so viel mehr dieses Lebewesen eine eigene Bewegung hat, denn die Bewegung ladet ein Spannungsfeld auf, und zwar entsprechend der Bewegungsrichtung. Bei Lebewesen mit festem Standort, zum Beispiel Pflanzen, Bäume, ist das eigene Spannungsfeld noch stark mit dem Spannungsfeld der Erde an einem bestimmten Ort verbunden und gewissermaßen darin fest verankert eingetaucht. Lebewesen mit eigener Bewegung aber haben ein so viel mehr bewusstes Spannungsfeld, so viel weniger sie in ihrer Körperstellung und in ihrer Bewegung an eine bestimmte Richtung gebunden sind. Für uns Menschen ist wichtig, und darin ist die Runengymnastik verankert, dass wir als eigenen Spannungskomplex in alle Richtungen zwischen den großen Spannungsfeldern des Himmels und der Erde uns einstellen können. Dadurch ist es uns möglich, unser Bewusstsein im wahren Sinne des Wortes nicht nur ganz eigen, ganz kernhaft, sondern auch alldurchdringend und allumfassend zu machen. Das Auffassungsvermögen, das, wie wir wissen, bei Pflanze und bei Tier beschränkt ist und beschränkt sein muss, wie wir nun verstehen, ist beim Menschen von Natur aus entsprechend der Bauart seines Körpers also unbeschränkt, wenn er, der Mensch, sich selbst nicht Schranken setzt. Was die Mystiker die Krone des Lebens nannten, war ja weiter nichts als die von der Natur vorgesehene Entwicklung und bewusste Erringung des vollen Auffassungsvermögens. Dass der Mensch ein elektrisches Wesen sei, ist im Grunde genommen eines der großen Geheimnisse der alten Mystiker und echten Rosenkreuzer. So schwer aber, wie es ihnen bei der Fülle der Erscheinungen war, mit Namen und Regelfestlegungen das ganze Wesen des Strahlungskomplexes Mensch geheißen zu erfassen, so schwer wird das uns. Unumwunden sei bekannt, dass wir wieder ganz von unten an aufbauen müssen, was seit dem Verfall des dynamischen Weltbildes der Germanen, seit dem Verfall des Runenwissens der Welt verloren gegangen ist. In den Abschnitten, in denen ich in jedem Band der Marby-Runenbücherei Runenübungen bringe, werde ich auch auf das Feld und auf die Eigenstrahlung des Menschen noch besonders von Fall zu Fall eingehen. Hier in diesem Abschnitt will ich lediglich noch einiges Material zu dieser Frage bringen und auch einige andere Forscher sprechen lassen. Zu der Frage, kann man sein eigenes Spannungsfeld wahrnehmen oder sehen, lautet die Antwort ja. Der Methoden und Gelegenheiten gibt es viele, aber man bedenke, dass das Spannungsfeld meistens nur sich sichtbar machen lässt, wenn es gut aufgefüllt und besonders stark zum Strahlen gebracht wird. Ich verfuhr folgendermaßen. Ich schloss mich mit mehreren Personen eine Zeit lang in einem vollkommen abgedunkelten Zimmer ein, um unsere Augen für die kleinsten Lichtreiz empfindlich zu machen. Nach etwa einer Stunde, in der wir uns etwas erzählten, machte ich Runenübungen. Schon bei den ersten Übungen traten mannigfaltige Lichterscheinungen, die deutlich bemerkt wurden, auf. Auch ich selbst sah diese Lichterscheinungen. Flächenblitzähnliches Aufleuchten in den verschiedensten Körperzonen, sprühende Lichtstrahlen, die aus den Fingerspitzen kamen, Lichterscheinungen in der Gegend der Füße. Die anwesenden Personen sahen ein starkes Leuchten dort, wo sich mein Kopf befand, aber auch noch hoch darüber hinaus. Beim seitlichen Ausspreizen meiner Arme zeigte sich ein Kreis umlaufender lichtstrahlender Funken in etwa 10 cm Entfernung über meinem Kopfe. Bei längerem Üben schienen sich aber auch die Möbel und Gegenstände im Zimmer aufzuladen. Auch die Möbelflächen, vor allen Dingen die Kanten, fingen an zu schimmern. Weil eine anwesende ältere Dame es mit der Furcht bekam, hörten wir mit den Experimenten auf. In dem Buche »Die Emanation der Mineralien«, Verfasser Ferdinand Cieminski, Verlag Josef C. Huber, dies in München, heißt es auf Seite 80, Paragraph 32, Schirmversuche nach Kilner. Kilner, ein Arzt am St. Thomas Hospital in London, ist der Verfasser des Werkes »The Human Atmosphere or the Aura Made Visible by the Aid of 57 Chemical Screens«. Bei Walter Kilner, London 1914, Rebmann Limited, 129 Shaftesbury Avenue. Kilner hatte entdeckt, dass die Aura des Menschen von fast jedem gesehen werden kann, wenn man durch einen Schirm das Objekt betrachtet. Dieser Schirm besteht aus einer Art Glaswanne, in die eine Flüssigkeit, die Auflösung eines Farbstoffes in Wasser, eingefüllt wird. Der Farbstoff selbst oder besser die Farbstoffe, da Kilner Schirme in verschiedenen Tönen und Abstufungen erzeugt, sind vorläufig sein Geheimnis. Ich habe in einer früheren Abhandlung Emanation von Magneten in der klinischen Rundschau Nummer 3738 1916 erwähnt, dass ähnliche Experimente auch von Dr. O'Donnell in Chicago durchgeführt und vor einer großen Anzahl von Personen demonstriert wurden. Friedrich Fairhoff gibt an, die Schirme mit gutem Erfolge überprüft zu haben. Wenn die Voraussetzungen zutreffen, könnte man auch mit den Schirmen die anorganische Welt und deren Emanation untersuchen. Soweit Cieminski, ich empfehle sein Buch.